Schatten ihrer selbst, die Köpfe leer. Wie Roboter, die einfach nur funktionieren, die stetig immer mehr und mehr den Bezug zu Volk und Heimat verlieren. Kein Rückgrat, realitätsfremd, Hauptsache Mann ist und folgt jedem Trend. Manipuliert, hirngewaschen, fremd regiert. Ein ganzes Volk, völlig degeneriert. Werden dezimiert, außer dir. Eliminiert. Demaskiert. Welcher Parasit hier wächst und keimt. Man infiltriert, man durchsetzt, geht und meint. Geschichtsfälschung, Verdummung der Jugend hält man für adäquat. Ihr großes Ziel, die Auslöschung unserer Art. Ignoranz gleich Volksverrat. Manipuliert, hirngewaschen, fremd regiert. Ein ganzes Volk, völlig degeneriert. Ein Meer von Tränen, der Boden bestrengt von unserem Blut. Die Letzten unserer Art kämpfen verzweifelt um Hab und Gut. Deine Pflicht, Heimat, Frau und Kind. All unsere Werte, Tradition, all das, was wir sind. Noch sind wir da, Aufgabe undenkbar. Ja, noch sind wir da, der Widerstand, Volk unmittelbar. Ja, wir sind noch da. Wir sind doch da. Ja, wir sind doch da. Wir sind doch da.